Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ich möchte heute 3 Stunden Musik spielen, innerhalb derer sicherlich der ein oder andere Track mit fettem Gebläse daherkommt. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Fühle ich mich doch insbesondere denen verbunden, die im Grunde schon beginnt mit dem heutigen Abend, so dann und wann abends, nachts vielleicht arbeiten müssen und dadurch gezwungenermaßen sich dem allgemein grassierenden Fußballfieber entziehen müssen und die sich vielleicht alleine vorkommen, vergessen, die vielleicht deprimiert sind, weil sie nicht teilhaben können. Und all diesen Menschen, zu denen ich mich ja teilweise auch selber zählen kann und darf, möchte ich zurufen, wenn eben möglich, umgebt euch mit fetten Sounds. Ich habe das heute mal so probiert, so total monströse Bläsersätze. Wir werden einige hören, unter anderem auf dem neuen Album des Briten Mark de Clive Lowe. Das tut richtig gut. Man hat das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und wenn ich jetzt mit dem britischen Act The Herbalizer beginne, dann heißt das natürlich auch so viel, dass uns die namensstiftende Band zu Herbalizer im Laufe dieser Nacht auch begegnen wird. Und das ist immer noch der gute alte, leider natürlich bereits verstorbene deutsche Bandleader Peter Herbolzheimer. Aber das sind nur 2 Namen oder 3, die ich jetzt genannt habe. Ich glaube, ich kann auch langsam mal losgehen mit losmachen, los anfangen mit The Herbalizer. It's the return of the 7. Neben der eben schon angesprochenen Fußball-Weltmeisterschaft steht auch das Rock am Ring-Festival vor der Tür. Dort am 6. Juni gerade gehört die amerikanische Band The Brian Jonestown Massacre. Musik aus ihrem neuen Album Revelation, das mir ausgesprochen gut gefällt, hat so einen leichten Dreh hier und da auch in orientalische Melodien. What You Isn't. Merkwürdige Grammatik, das ist der Track, den ich gespielt habe gerade vom Brian Jonestown Massacre. Ich erzähle das, während hier eine Big Band aus Sheffield anrollt, Middlewood Sessions. keys, destined to make the people feel these beats. Jazz vibes, native tongues, student of the music from day one. Moved between Japan and New Zealand when he was feeling jams of all kinds of flavors, it's so appealing. Hip-hop's the love of his life, yeah, that's apparent. Jazz gave the piano life, it's so exquisite, so vivid, like the painted picture from the minds of Minota. Whole journey was scripted, pilgrimage gifted. Touchdown in London town, you hear the mystics. Broken beat was the sound, new jazz era. Experimental, so clever, another adventure to endeavor. Yo, from first thoughts to renegades, take the space train just to set the record straight. Music is life, y'all. The freedom of expression itself, live gold and it's good for your health. That's how we see it. I can't describe the full passion in verse. Let me tell y'all the whole story first. It's called Church. A man and his mission to travel around the planet with these rhythms. He speak through the music like intuition. Vibrations, love, and greatness get spread around in so many places. Praises, man and his mission to travel around the planet with these rhythms. He speak through the music like intuition. I can't describe the full passion in verse. Let me tell y'all the whole story first. It's called Church. Next stop, y'all, sunny Los Angeles. Night gigging, writing up manuscripts, networking. Met so many brilliant cats, live on the bandstand. His plan was to bridge the gap. Legends and young cats, rock jazz plus dance vibes, hip hop boom back. It started at a speakeasy, grew to bi-coastal. From LA to NYC, next stop is global. Let's go. A man and his mission to travel around the planet with these rhythms. He speak through the music like intuition. Vibrations, love, and greatness get spread around in so many places. Praises, man and his mission to travel around the planet with these rhythms. He speak through the music like intuition. I can't describe the full passionate verse. Let me tell y'all the whole story first. It's called Church. Spread love, music is life. Spread love, music is life, y'all. Spread love, music is life. Spread love, music is life, y'all. Spread love, music is life. Spread love, music is life, y'all. Thank you. Ganz kurz mal zwischendurch. Das London-Duo Electric Wire Hustle gibt seine aktuelle Auskopplung If These Are The Last Days in die Hände des Produzenten Eli Fino, der einen, wie ich finde, wunderschönen House-Track daraus bildet. Davor haben wir gehört ein Album, auf das ich noch zurückkommen möchte. Es gehört zu Mark de Clive Lowe, den Namen hatte ich schon erwähnt. Mehr Einzelheiten, Details zu ihm und seinem Album Church im Verlauf dieser Show wird auch gar nicht so lange dauern. Ich will den Flow allerdings hier nicht allzu lange brechen. Ein Duo aus London, We Are Shining. Musik von Code 9, der traditionell gerne über den Tellerrand hinaus nicht nur blickt, sondern auch denkt. Hyperdub, sein Label wird 10 Jahre alt. Eine der Compilations, die in diesem Jahr erscheinen wird, ist die Hyperdub 10.1 und darauf auch ein Beitrag eben von Code 9 hier gerade gehört. Realize things have got out of- Hier bei 1-3-4, jetzt mache ich an dieser Stelle doch mal einen kurzen Break, nachdem wir gerade die groovenden Quengler vor dem Herrn gewissermaßen gehört haben, die New Yorker Band Parkit Courts mit ihrem neuen Album Sunbathing Animal. Ich schätze die Band schon seit circa 2 Jahren, nachdem ein guter Freund sie mir damals, als sie noch schwer untergründig existierte, nachdem er sie mir damals empfohlen hatte, von Anfang an mit kurzen, herausgespuckten Tracks gewissermaßen, auf der anderen Seite durchaus mit Titeln, die 6-7 Minuten länger einnehmen können und grooven wie Teufel. Wenn man genau hinhört, dann merkt man, die benutzen auch Schüttelrohr und so kleine fiese Tricks, mit denen die Tanzbarkeit, und das ist tanzbarer Post-Punk-Rock, wenn man so will, noch erhöht wird. Davor habe ich einen Mann gespielt, über dessen neues Album Luck ich mich ausgesprochen freue. Einige Jahre war es still um ihn und seinen verqueren Elektro-Funk-Disco-Post-Punk-Elektro-Clash. Das sind alles so Begriffe, mit denen man Tom Veck in der Vergangenheit zumindest notdürftig einfangen konnte. Wie gesagt, einige Jahre hatte er so gut wie gar nichts von sich hören lassen, zumindest was meinen persönlichen Radar betrifft. Und jetzt das neue Album Luck, das in wenigen Tagen erscheint. Ich muss gestehen, dass ich noch nicht alle Titel habe hören können. Aber die ich bereits intus habe, begeistern mich. Wie zum Beispiel auch die vorab ausgekoppelte Single. Genau die habe ich gespielt. Sherman Animals in the Jungle. Ich möchte weitermachen. Wieder etwas feierlich. Die Big Band, die Horn Section, läuft sich ganz langsam warm hier beim Submotion Orchestra. Und einer etwas älteren Aufnahme, 2-3 Jahre, hat sie bereits auf dem Buckel. Aber das soll heute im Schatten des Fußballspiels, ihr werdet es vermutlich längst gehört haben, 2-2 endete es, keine große Rolle spielen. In seiner langjährigen Karriere hat der Japaner Makoto im Oktober des letzten Jahres mit Primitive eine seiner besten EPs vielleicht hingelegt, wenngleich sie gar nicht in sein eigentliches Fach schlägt. Dem Drum and Bass nämlich. Makoto gerade aus der Primitive EP. Ein Titel, hier kommt Taylor McFerrin mit Musik aus seinem Early Riser Album, unterstützt hier, ich habe den Titel schon mehrfach gespielt, zugegeben, Robert Glasper, Piano, Thundercat, Bass, dann die Infos auf 1Live, dann geht's weiter hier, bis gleich. Ich möchte hier zunächst weitermachen mit einer Sängerin, Musikerin, einer vielsprachig unterwegs seienden, oh Gott, Klaus, das ist ja fürchterlich, bitte seht mir solche und andere Formulierungen innerhalb dieser Sendung nach. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ich stehe natürlich komplett unter Schock. Ich habe den kompletten Nachmittag unter dem Kopfhörer verbracht, habe 2-3 Platten für diese Sendung elendig lange gesucht. Das ist Fluch und Segen einer großen Sammlung. Schön, wenn man's hat, unschön, wenn man's nicht findet, wenn man's gerade braucht. Und so ganz nebenbei habe ich natürlich im Ticker, bitte seht mir nach, wenn ich Fußball hier so ein bisschen, zumindest bis hierhin als roten Faden durchziehe, im Ticker ein Spiel verfolgt, das es nicht verdient hat, im Schatten des heutigen Länderspiels zwischen Deutschland und Kamerun gewissermaßen unter den Tisch zu fallen, in einem offensichtlich, ich habe nur den Ticker verfolgt und weiß nicht, ob es laufende Bilder von der Partie gab, in einem offensichtlich hochdramatischen Spiel, hat die Kölner Fortuna heute im Relegationsrückspiel bei den Amateuren des FC Bayern München eine 1:2 Niederlage kassiert, die sie berechtigt, in der kommenden Spielzeit in der dritten Liga zu spielen. Das heißt also kurz und knapp Aufstieg. Das erlösende und wichtige Tor für die Fortuna fiel in der 93. Minute in Unterzahl. Die Bayern führten also 2:0 und wäre es bei dem Stand geblieben, die Amateure wohlgemerkt, dann ihrerseits aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch also an Fortuna Köln. Und als wäre das nicht schon bebend genug, denn der Verein war lange in der sogenannten Versenkung verschwunden, habe ich unmittelbar vor dieser Sendung in den Infos, und ich schwöre, es ist so, erfahren, dass mein Leib- und Magenverein, dem ich nun seit vielen Jahrzehnten, muss ich direkt schon sagen, folge, der SC Preußen Münster, in der ersten Runde des DFB-Pokals auf niemand anderen als erneut auf die Bayern aus München trifft, in diesem Fall aber die Profis, ihr wisst ja, soweit ihr mit Fußball unterwegs seid, am Anfang der Saison, und dort wird diese erste Runde gespielt, hattest du schon manch böse, ganz böse Überraschung gegeben. Aber ich will diesen Faden nicht weiter spinnen. Ich stehe direkt unter Schock und bekomme diese verdammte Auslosung nicht aus meinem Kopf heraus. Ich möchte weitermachen mit Sabina, die ehemals Kopf der New Yorker Band Brazilian Girls war, eine Gruppe, die sich verschachtelter, aber immer sehr fröhlicher New Wave Elektromusik zugewandt hatte. Jetzt also ein Soloalbum Toujours, das ebenfalls ein großartiges Outfit hat, sehr dur-lastig, sehr lebensbejahend. Eigentlich wäre da nicht ihre Stimme, die so die Coolness schlechthin ist, und es einige Tracks durchaus erlauben, sie mit der großartigen Nico in Klammern Velvet Underground zu vergleichen. Sie spricht mehrere Sprachen. So, jetzt habe ich das dann auch noch mal etwas runder formuliert. Unter anderem neben Französisch, Englisch, auch Deutsch, hat da ein wunderbares Lied drauf. Ich schwärme für dieses Album, das in wenigen Tagen erscheinen wird, will es im Moment aber bei einem Song belassen, der vorab als Single ausgekoppelt worden ist, um hier nicht unnötig vorzupreschen. Sabina, Viva l'amour. I was instantly hired. I bargained for a price, everybody got fired. I drank a lot of coffee only to be tired. Thought I found a friend, but the man was for hired. He lent me a hand, led him to the fire of desire. You've looked through them, that is when a plain becomes a valley and a mountain a sea. And it really was them who were looking through me. I pray I'm a lion in the light of this day, until the wind has carried all my questions away. Leave the answers to the beggars and the liars. I've asked you for a kiss and you set me on fire with these desire. Desire.

attack. 9-7 and beyond. By conquering my crown, and that's really very silly. Good job. The guy's here. Yeah, no professional act like that. Really, 1 Live hier, Ladies and Gentlemen. Ich hatte es zu Beginn der Sendung angekündigt, die Sendung heute phasenweise mit Gebläse dazu. Zählt dann auch Klaus Doldinger, den ich mit einer Nummer gerade gespielt habe aus 1971. Damals bei ihm unter anderem mit in der Band am Schlagzeug Udo Lindenberg und am Saxophon Olaf Kübler, der bei so vielen deutschen großen Acts, auch bei Marius Müller-Westernhagen, gespielt hat. Davor Rap aus den 90er Jahren, New York von Black Attack, My Crown. Dann hatten wir noch den ghanaischen, mittlerweile in den USA, in New York lebenden Blitz, The Ambassador. Und eine Jazzplatte aus Mitte der 80er Jahre, die kam mit dem Titel I Walk von dem großartigen Trompeter Don Cherry, dem Vater, ich sag das einfach mal dazu, von Nene Cherry, I Walk aus Mitte der 80er. Yeah. Lovely ladies and gentlemen, welcome to the jam on Clean Street. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz einen Zwischenstand vermelden. Der gilt jetzt mal nicht dem runden Leder, sondern der Musik, die ich in den letzten Minuten gespielt habe. Gehen wir gleich mal hier zu diesem Track, der kommt von einem Mann aus San Francisco. Dave Adju ist sein Name. Ich entsinne mich noch, dass ich sein letztes Album, das vor ein oder zwei Jahren erschienen ist, hier mit großer Freude und Begeisterung gespielt habe. Da gab es einige mächtige Ausbrüche, sogar in Sachen Free Jazz, wenn plötzlich ein schreiendes Saxophon inmitten dieser hochrhythmischen Tracks um die Ecke kam. In dieser Hinsicht zügelt sich Dave Adju auf seinem neuen Album Black Frames, das jetzt in diesem Monat erscheinen wird. 14 Tage ist es noch hin. Gleichwohl ist das eine super smart rollende Boogie-Funk Tech-House-Affäre, so wie wir das hier hören. Dave Adju. Davor habe ich den britischen Produzenten Tight Knots gespielt mit dem Titel Bad Guys Won, also die Bösen siegen am Ende. Und möchte weitermachen, wo dieser Titel eh langsam dahin fadet, mit einem Album, das mir in Gänze nicht so ganz gefällt. Mir fehlt so ein bisschen der Ausreißer, eben der Überbau. Hercules and Love Affair, The Feast of the Broken Heart heißt das neue Album von Andy Butler und seiner Crew, das allerdings versöhnlich endet mit einem wirklich hübschen Track, der so einen leicht garage angehauchten Beat hat. Und bei dem eine zauberhafte Trombone, eine Posaune. Wir wollen das ja heute hier wirklich mit Gebläse durchziehen. Zumindest über weite Teile eine wunderbare Posaune ins Spiel kommt. The Key, Hercules and Love Affair. Listen to yourself. I can Life was empty. Der gerade gehörte Mann heißt Aaron Funk, kommt aus Kanada und nennt sich seit vielen Jahren bereits als Künstler Venetian Snares. Und als solcher veröffentlicht er jetzt sein neues Album My Love is a Bulldozer, auf dessen Cover er in einer düster ausgeleuchteten Wohnstube mit antiken Möbeln im Vordergrund steht, halb Mensch, halb Pferd. Man weiß bei ihm nie genau, welcher Natur die Geister sind, die ihn umtreiben. Er ist ein Hardcore-Breakbeat-Fetischist in der Vergangenheit gewesen, ein Junglist vor dem Herrn, hat sich aber in den letzten Jahren so ein bisschen zähmen lassen, ohne freilich seine Ausbrüche, die wir auch hier gehört haben, völlig unter den Tisch fallen zu lassen. Mein Exemplar des Albums lässt leider offen, ob er, der hier auf dem Album stimmlich zu vernehmen ist, a, seine Stimme selber in Richtung Shirley Bassey gepitcht hat, ob er auf eine Sängerin zurückgegriffen hat, die klingt wie Shirley Bassey und nur vergessen hat, sie zu erwähnen, oder ob er C am Ende vielleicht tatsächlich auf Shirley Bassey zurückgegriffen hat, denn die Stimme hat doch frappierende Ähnlichkeit mit ihr eben. Venetian Snares. Der nächste Titel kommt von einem Mann, den ich relativ zu Beginn der Sendung schon gespielt hatte. Mark de Clive Lowe heißt er. Er ist von der Herkunft her halb Japaner, halb Neuseeländer. Man müsste wohl sagen, ein Neuseeland-Japaner. Er hat viele Jahre in Großbritannien gelebt und insbesondere zur Zeit der sogenannten Broken Beat-Ära, als also 4Hero und viele andere Formationen hergingen und Hausmusik regelrecht, erlaubt diesen etwas uneleganten Ausdruck, zerstückelten, rhythmisch schräg machten in aberwitzige, synkopische Rhythmen, trieben in dieser Zeit war Mark de Clive Lowe im Grunde auf jeder zweiten oder dritten Platte irgendwie zu hören. Dann ist es zumindest, was meine Optik betrifft, etwas ruhig um ihn geworden. Ich lese jetzt, er lebt inzwischen in den USA in Los Angeles, hat jetzt dieses großartige Album Church veröffentlicht, dem man wirklich zugutehalten kann. Es ist ein Jazz-Album, es ist nicht jazzy oder irgendwie so eine runtergebrochene, runtergeknickte Verkleinerung. Nein, es ist Jazz, aber es hat unheimlich viele Tricks. Es hat unglaubliche Grooves, es hat hochkarätige Musiker, die schon an der Seite, wenn ich das alles aufzähle, stehen wir morgen noch hier. Talib Kweli, Wu-Tang Clan, das ist so die Hip-Hop-Flanke, Gregory Porter, Michael Jackson, Dave Holland, Lady Gaga und bei vielen anderen Künstlern eben eher im Hintergrund als Musiker gespielt haben. Aber die besagten Leute wissen natürlich, warum sie sich die ins Studio geholt haben. Und Mark de Clive Lowe wird es auch wissen. Er, der den Tracks elektronische, trickreiche Effekte gibt und dafür sorgt am Ende vor allen Dingen, dass dieses Album Church nicht irgendwie so eine sanfte Säuselei geworden ist, sondern wirklich Aufbruchstimmung erzeugt. Es ist raw, es ist wirklich roh und hat fantastische, insbesondere Hornarrangements. Das ist zu diesem Album zu sagen, das derzeit durch eine ganze Reihe von Gazetten und Blogs flattert und regelrecht hymnisch besprochen wird. Einen weiteren Titel aus diesem Church besiedelten Album von Mark de Clive Lowe möchte ich an dieser Stelle spielen. mountains that we won't climb. Sun up, sun down, it all shines. Move mountains that we won't climb. Sun up, sun down, it all shines. It all shines. Move mountains that we won't climb. Sun up, sun down, it all shines. To cross lines, groove until it's the next move, then move into the next groove. Tick tock, tock, tick the clock switch. Time is only what you make it. Vibrate for once the bass hits. We are not here to make hits. From Virginia to St. Kitts, the rhythm drum sound is spacious. We leap off into spaceships. For a course that's amazing. The sights you hear are incredible. The sounds you see unforgettable. With more love than we'll win it all. Without love then we'll surely fall. Die nächste Platte garantiert gebläsefrei. Der Mann hat die 80er Jahre musikalisch mitgeprägt. Dominiert will ich nicht sagen, aber immerhin geprägt mit seiner angestammten Band Husker Dö. Die Rede ist von Bob Mould und seinem neuen Album, das jetzt in den nächsten Tagen erscheint, Beauty and Ruin, aus dem ich hier einen Titel spielen möchte, Forgiveness. Sound. rocks I could lift and threw them in. After just a little while, there were 100 stones in the pile. I waded in and plugged up the cracks in the rocks with mud. Down. Kurzer Break mal an dieser Stelle, nachdem wir hier gerade den Amerikaner Wooden Wand gehört haben, dessen neues Album punktgenau jetzt am Wochenende erschienen ist, Farmers Corner, heißt dieses Werk, das überraschend harmonisch daherkommt, wenn man sich mal vergegenwärtigt, was dieser Mann so vorher getrieben hat, als Mitglied einer Bewegung oder als einer Bewegung zugerechnet, so sollte ich besser sagen, denn die Künstler selber tun ja alles Erdenkliche, zumeist um bloß keiner Bewegung anzuhören. New Weird America, also das neue merkwürdige Amerika, Singer-Songwriter, deren Songs an losen Fäden hängen, Brüche aufweisen, merkwürdige Einschübe zu nennen, wäre zum Beispiel auch Devendra Banhart. Auch Wooden Wand hat ungefähr in diesen sehr freien Koordinaten sich bewegt. Dies ist ein unfassbar schönes Kamin, Veranda, so jetzt noch draußen sitzen und das hören, entspannendes Album, das ich nur wärmstens empfehlen kann, mit großartigen Slide-Gitarren-Passagen, so wie wir das hier gehört haben. Ich kann bei dieser Gelegenheit immer nur wiederholen, dieses kleine Drama, das mir in meinem kleinen, unwichtigen Leben passiert ist, als ich mal in Dänemark, in Aarhus war, auf dem schon häufig hier genannten Spot-Festival, in einem von zwei Clubs, die direkt nebeneinander stehen, und eine Band sah, die ich nicht sonderlich großartig fand, und erst einen Tag später mittels eines Posters erfuhr, dass zur selben Zeit im selben Club, im Club nebenan Wooden Wand gespielt hatte. Wir waren gewissermaßen, wenn man seinen Namen deutsch ausspricht, wäre das die Wand, also durch eine Wand getrennt. Ich komme da bis heute nicht drüber weg, ich muss das ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt noch länger drüber rede, verfalle ich hier in eine Art von Schockstarre, und das möchte ich uns allen nach diesem fulminanten Tag ersparen. Ja, merkt ihr, es wird schon zögerlich. Weiß genau, jetzt geht das nämlich hier wieder, jetzt geht das los. Mile Me Deaf, die österreichische Band, die möchte ich nicht verschweigen, die habe ich zuvor gespielt mit Holography, einem Titel aus ihrem neuen Album, das vor 3 Wochen erschienen ist. Ich mag die Band sehr. So, es geht weiter mit einem Dänen, der heißt Mikkel Meyer und hat eine EP veröffentlicht, Jolly, mit sehr warmen Elektro-Pop-artigen Tracks, die aufrichtig gutes Songwriting verraten, so leichte, sentimentale Passagen aufweisen. Mir insgesamt sehr, sehr gut gefällt diese ganze Geschichte von Mikkel Meyer. Aus dieser Jolly EP hier mal diesen Titel, der sich entwickelt. We'll be right back. Teil 4. Wunderschöne Hausversion des Songs A Simple Beautiful Truth von den Wild Bees hier im Remix von Lone. Davor habe ich den Dänen Thomas Barfot gespielt, dessen Album aus meiner Sicht das Zeug hat oder hätte, das sogenannte Album der Woche zu sein für diese beginnende Woche. Am Freitag nämlich erscheint es. Es heißt Love Me. Thomas Barfot ist seit jeher auf diversen Parketts elektronischer Musik zu Hause. Er hat eine ganze Reihe, Latte von House-Tracks unter eigenem Namen produziert. Er ist Schlagzeuger der dänischen Band Who Made Who. Und er hat mit dem Album Love Me einmal mehr wirklich großartig gezirkelte, feingliedrige Elektro-Pop-Songs kreiert, die auf dem großartigen Label Secretly Canadian im Übrigen erscheinen werden, unter Mithilfe von Stimmen wie zum Beispiel Luke Temple, Nina Kienert oder der zauberhaften dänischen Band Sleep Party People, die ihn bei dem eben gehörten Titel unterstützt hat. Das ist so eine Gruppe, die auch mit sehr zerbrechlichen Klängen arbeitet, mit Falsettgesängen fast durchgehend und höchst wundersam und amüsant verkleidet auf die Bühne geht. Die Sleep Party People tragen so Hasenkostüme mit unfassbar langen Ohren. Sieht wirklich toll aus, sie auf der Bühne spielen zu sehen. Thomas Barfuß, ich möchte weitermachen mit der Niederländerin Shinedoe. Sie lebt in Amsterdam. Illogical Directions hatte dieses Album zuletzt schon mal angespielt. Hier ist ein Titel mit Karin Dreyer, bekannt durch The Knife oder auch Fever Ray. sag das mal ganz kurz zwischendurch. Rawat, den wir hier hören, ist ein ganz junger Techno-Produzent aus Detroit, dessen Aufnahmen auf seiner EP Day Laborer ich wirklich großartig finde. Teilweise sind das Voodoo-artige Trips mit sehr perkussiven Beats, wie wir das hier auch hören, sehr psychedelisch aufgebröselt, das Ganze. Ein Trip, das kann man mit Fug und Recht sagen, der jetzt, wenn ich mein Maul halte, auch noch satte 6 Minuten vor sich gehen wird. Rawat. We'll be right back.

1 Live 4, ich finde lange nicht alles gut, aber nahezu alles interessant, was der britische Producer Gary Reed macht. Kann mich noch gut an die ersten Aufnahmen entsinnen, die ich in die Hände bekam, mit Hi-Hat-Sounds, die waren so scharf im übertragenen Sinne, damit hätte man auch 10 Tage altes Brot schneiden können. Auch das hier, unheimlich kaputte, verdrehte Sounds, die aber am Ende einen wirklich teuflischen Groove ergeben. Socialize heißt dieser Titel, ist gleichzeitig Titeltrack der aktuellen EP von Gary Reed. Oh, was mache ich denn jetzt? Das ist ein Übergang jetzt. Wir kommen zu Peter Herbolzheimer und seiner Band. Ein Titel aus Back in the Days. Dieser alte Gestank im Bandbus. That old bus smell. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit, euch eine angenehme, friedliche, gesunde Woche wünschen. Würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören könnten bei einer Sendung, über deren Verlauf ich hier und jetzt noch nichts sagen kann. Heute ein wenig hier und da mit Gebläse und mit Gedanken im Hinterkopf an all diejenigen, die in den kommenden Wochen, ich sagte es schon, nachts sich gegebenenfalls ausgegrenzt fühlen könnten, wenn das restliche Land sich im Fußballfieber befindet und unser eins, was weiß ich, bei der Post Pakete reinwerfen muss. Ich habe das mal gemacht, in irgendwelche Wagen oder Taxi am Bahnhof stehen und warten. Da ist es ja nun doch ein bisschen schwierig, die Dinge punktgenau zu verfolgen. Und da empfehlen sich Bläsersätze. Ich bin raus. Mein Name ist Klaus Fier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.